Präambel oder Einleitung. The Government of Canada. The Government of the United Mexican States. The Government of the United States of America. Die Regierung von Kanada, die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten, die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika haben beschlossen, NAFTA, Freihandelsabkommen oder Blaupause des neoliberalen Investitionsregimes. Ein Dossier von Barbara Eisenmann. Die Regierung von Kanada, die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten, die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika haben beschlossen, resolved to strengthen the special bonds of friendship and cooperation among their nations, haben beschlossen, die besonderen Bande der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen ihren Nationen zu stärken. Es un movimiento de insurrección. Contribute to the harmonious development and expansion of world trade. Harmonische Entwicklung, Ausdehnung, Welthandel. Es un movimiento de insurrección. Es ist eine Aufstandsbewegung. Create an expanded and secure market for the goods and services produced in their territories. Markt, Güter, Dienstleistungen. Nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Die sich die Zapatistische Armee der nationalen Befreiung nennt. Reduce distortions to trade. Handelsverzerrungen verringern. Los principales problemas de nuestro país. Die Hauptprobleme unseres Landes. Establish clear and mutually advantageous rules governing their trade. Klare, gegenseitig vorteilhafte Regeln für den Handel. Los problemas de libertad y democracia. Die Hauptprobleme unseres Landes sind Freiheit und Demokratie. Enhance the competitiveness of their firms in global markets. Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen. Globale Märkte. Vivienda, tierra, salud, educación, justicia. Wohnen, Land, Gesundheit, Bildung, Gerechtigkeit. Teil 1. Allgemeines. 1. Januar 1994. Die Börse in New York wie immer geschlossen. An jenem Neujahrstag trat das nordamerikanische Freihandelsabkommen, kurz NAFTA, in Kraft. Und tags darauf schloss der Dow Jones auf einem Hoch. Tausende Kilometer südlich von der Wall Street, im Südosten von Mexiko, erklärte am selben Neujahrstag die Zapatistische Armee der nationalen Befreiung dem mexikanischen Staat den Krieg. Für die Aufständischen in Chiapas ist das nordamerikanische Freihandelsabkommen die Todesurkunde der Indigenen Mexikos. Kapitel 1. Freihandel. Schlägt man im Duden nach, so steht unter Freihandel: System eines durch keinerlei Zölle, Devisenvorschriften oder Ähnliches eingeschränkten zwischenstaatlichen Handelsverkehrs. 1947 wurde zu diesem Zweck das General Agreement on Tariffs and Trade, also das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, gegründet, kurz GATT. In den Jahrzehnten darauf wurden weltweit Zölle und Einfuhrquoten abgebaut. Die GATT-Mitglieder, 1994 waren es bereits 120 Länder, gründeten im selben Jahr die Welthandelsorganisation, die World Trade Organization, kurz WTO. Auch derzeit sind mindestens 110 Länder in Verhandlungen über weitere zukünftige Handelsabkommen involviert. Freihandelsabkommen, so die Befürworter, schafften Wachstum und Wohlstand. Weil sie tarifäre Handelshemmnisse, also Zölle, abbauen und nicht-tarifäre Handelshemmnisse harmonisieren. Alles an Produktvorschriften und solchen für Gesundheit, Umwelt, Hygiene, Sicherheit und Arbeitsrecht, die den globalen Austausch behinderten. Die vor allem in den ehemaligen Industriestaaten, aber auch anderswo sinkenden Wachstumsraten belegen die Theorie vom Freihandel indes nicht. Seit den 1980er Jahren geht es unter dem Motto Freihandel im Wesentlichen auch um etwas anderes, um Investitionen. Das sollte durch die WTO geregelt werden, eine Art Investoren-Weltregierung. Werner Rügemer, deutscher Publizist. Aber auch da gab es von Anfang an Widerstand. Staaten wie China, Indien, Brasilien ließen sich nicht mehr alles gefallen. Ebenso südamerikanische Staaten wie Venezuela und Kuba. So gehen vor allem die USA mit der EU im Schlepptau neue Wege. Sie suchen sich einzelne Staaten aus, mit denen sie gesonderte Verträge schließen. Sie tun das, um die Märkte quer auf dem Globus für ausländische Investoren zu öffnen, sodass die Kapitalströme immer dorthin gelangen können, wo die Verwertungsbedingungen gerade am günstigsten sind. NAFTA war in dieser Hinsicht ein Pionierabkommen. Auch weil es neben dem Warenhandel eine Reihe weiterer Dinge einschließt. Dienstleistungen mit einigen wenigen Einschränkungen, Investitionen, das öffentliche Beschaffungswesen mit einigen wenigen Einschränkungen und geistiges Eigentum. NAFTA heißt maximale Freizügigkeit für Großkonzerne, denen weder im grenzüberschreitenden Handel noch im Kapitalverkehr Grenzen gesetzt sind. NAFTA hat Maßstäbe gesetzt. Vor allem, wie sich erst heute deutlich zeigt, wegen der in ihm festgeschriebenen Sonderrechte für Investoren. Kapitel 2. NAFTA. Damals. Investorenrechte waren noch nicht im Fokus der kritischen Öffentlichkeit, als im Oktober 1992 Carlos Salinas, der mexikanische Präsident, Brian Mulroney, der kanadische Premierminister, und der US-Präsident George Bush das 2000 Seiten dicke Vertragswerk des nordamerikanischen Freihandelsabkommens unterzeichnet haben. Von den nationalen Parlamenten musste es da erst noch ratifiziert werden. Es gab viel Widerstand. Geld floss in Pro-NAFTA-Kampagnen. Als Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme hatte man es den US-Amerikanern verkauft. Den Mexikanern hatte man vor allem versprochen, dass das Entwicklungsland sich zum Industrieland mausern werde. Und den Kanadiern höhere Produktivität. Der Linguist Noam Chomsky analysierte als politischer Kommentator schon damals mit großer Klarheit: Was ist NAFTA, das nordamerikanische Freihandelsabkommen? Es ist ein höchst protektionistisches Abkommen, geschlossen von den USA und den assoziierten Eliten Mexikos und Kanadas gegen die Bevölkerungen ihrer eigenen Länder und auch gegen Europa und Japan. Der globale Wettbewerb um Kapital hatte da längst begonnen. Nicht nur die kanadische Opposition hatte sich quergelegt, auch US-amerikanische Verbraucherschutzorganisationen, die Gewerkschaften und Teile der Demokratischen Partei waren gegen NAFTA. Die Abstimmungsergebnisse im US-amerikanischen Kongress spiegelten das wider. Der neue Präsident Bill Clinton, der das Abkommen gegen die Widerstände durch den Kongress gepeitscht hatte, unterzeichnete es schließlich im Dezember 1993. Ich glaube, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, die es uns erlauben wird, eine Weltwirtschaftsordnung zu schaffen, die für mehr Wachstum, für mehr Gleichheit, für einen besseren Schutz der Umwelt stehen wird und die eine größere Möglichkeit für den Weltfrieden beinhaltet. In wenigen Augenblicken werde ich das nordamerikanische Freihandelsabkommen als Gesetz unterzeichnen. Die größte Freihandelszone der Welt wird entstehen. Und allein bis 1995 werden in den USA 200.000 Jobs geschaffen werden. Die getroffenen Nebenvereinbarungen bezüglich Umwelt und Arbeit, die unsere Administration ausgehandelt hat, werden dieses Abkommen zu einer Kraft für sozialen Fortschritt und Wirtschaftswachstum machen. Der Widerstand gegen NAFTA kam nicht von ungefähr. Weder in linken Kreisen in den USA und Kanada, noch in den Bergen Mexikos. Dass sich der Kapitalismus unter der Freihandelsflagge neues Terrain eroberte, war vor allem in den Entwicklungsländern bereits zu sehen gewesen. Der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, und die Weltbank drängten Länder wie Mexiko schon in den 80er Jahren zu einer radikalen Änderung ihrer Wirtschaftspolitik. Weg von der staatlichen Förderung der einheimischen Landwirtschaft hin zur Öffnung der Binnenmärkte für Importe, hin zur Exportorientierung der Wirtschaft und hin zur Privatisierung von Staatsbesitz. Kredite gab es nur mehr im Austausch gegen neoliberale Freihandelspolitik. Eine eigenständige Entwicklungs-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik war nicht mehr möglich. Die Profitinteressen ausländischer Konzerne standen jetzt an vorderster Stelle. Und NAFTA war da ein weiteres mächtiges Instrument. Noam Chomsky beschrieb schon 1993 die Konsequenzen. So the strong likelihood is that Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Mexiko, in den USA und in Kanada die Verarmung zunehmen wird. Und wahrscheinlich wird das Abkommen alle drei Länder in ein Gleichgewicht von Niedriglohn und Niedrigwachstum versetzen, unter dem die Bevölkerungen leiden werden. Die Profite dagegen werden in die Höhe schießen. Kapitel 3. NAFTA heute. Vor 20 Jahren hat man den Leuten in den USA, in Mexiko und in Kanada einen Handelsdeal versprochen, der Jobs schaffen, Mexiko aus der Armut befreien und die illegale Einwanderung eindämmen würde. Stattdessen haben sie einen Handelsdeal bekommen, von dem multinationale Unternehmen auf Kosten der Arbeitnehmer profitieren, der zu mehr Ungleichheit und weniger Verhandlungsmacht auf Seiten der Arbeiter geführt hat. Richard L. Trumka, Präsident des US-amerikanischen Dachverbands der Gewerkschaften AFL-CIO. Die Löhne sind in allen drei Ländern stagniert. Und Familien haben Mühe, die Kosten für Krankenkasse, Bildung und Wohnen und für die Rentenversicherung zu bezahlen. Kapitel 4. Das US-amerikanische Territorium. Daten des US Bureau of Labor Statistics von 2014 zufolge ist es in der US-Industrie statt der prophezeiten Hunderttausenden von neuen Jobs seither zu einem Verlust von knapp 5 Millionen Arbeitsplätzen gekommen. Dass insgesamt 5 Millionen Jobs vernichtet wurden, liegt allerdings nicht an NAFTA allein. Zur Etablierung der neoliberalen Weltwirtschaftsordnung hat auch die 1994 entstandene Welthandelsorganisation maßgeblich beigetragen. Vor allem der Beitritt Chinas im Jahr 2000 hat zu einem weiteren Outsourcen arbeitsintensiver Herstellungsprozesse geführt. Public Citizen geht NAFTA-bedingt von einem Verlust von etwa 1 Million US-Arbeitsplätzen in der Industrie aus. Allerdings stellt eine Untersuchung des Washingtoner Economic Policy Institute der ersten 12 Jahre des NAFTA-Abkommens bereits für diesen Zeitraum einen Verlust von mehr als 1 Million Arbeitsplätzen in den USA fest. Außerdem eine signifikante Lohnsenkung, die weitere Millionen Arbeitskräfte betraf. Im Durchschnitt bewegen sich die US-Löhne heute auf dem Stand von 1979. Auch die Qualität der Arbeit hat sich verschlechtert. Aus gut bezahlten Industriearbeitsplätzen sind schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs geworden. NAFTA-bedingt drängten mexikanische Wanderarbeiter als Billigstarbeitskräfte auf den US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Dass Job- bzw. Einkommensverlust kompensiert würden durch den Import billiger Waren, ist nicht der Fall. Zwar wurden deutlich mehr Lebensmittel aus Kanada und Mexiko in die USA importiert, die Durchschnittspreise für Lebensmittel sind aber in die Höhe geschossen. Außerdem haben die verloren gegangenen Jobs zu geringeren Steuereinnahmen geführt. Das wiederum hat sich in gekürzten Sozialausgaben niedergeschlagen. Und nicht zuletzt ist auch die Einkommensungleichheit massiv gestiegen. Seit NAFTA ist das Einkommen der reichsten 10% US-Amerikaner um 24% und das des reichsten 1% sogar um 58% angewachsen. Kapitel 5. Das mexikanische Territorium. Heute, 20 Jahre nach der Unterzeichnung des NAFTA-Abkommens, sagt der damalige mexikanische Präsident Carlos Salinas, der als einer der gelehrigsten Schüler des neoliberalen Credos in Lateinamerika gilt, anlässlich der gerade anstehenden vertiefenden Neuverhandlungen: Nicht NAFTA wird wieder eröffnet, eine Büchse der Pandora wird geöffnet. Salinas hatte auf Drängen der USA, gewissermaßen als NAFTA-Vorbedingung, bereits 1992 ein neues Agrargesetz verabschiedet und damit das Ende des gemeinschaftlichen Landbesitzes, mehr als die Hälfte des nationalen Territoriums, als eigene Eigentumsform eingeläutet. Das Land konnte jetzt privatisiert und auch an Ausländer verkauft werden. Pandoras Büchse war da für die Kleinbauern im Land bereits sperrangelweit offen. Der US-amerikanische Gewerkschaftsdachverband spricht heute von 1 Million verlorener Arbeitsplätze zwischen 1991 und 2000 allein in der mexikanischen Maisproduktion. Mais ist das Grundnahrungsmittel in Mexiko. Und von einer weiteren Million in der mexikanischen Landwirtschaft insgesamt. Schuld sind die subventionierten Agrarimporte aus den USA. Héctor Carlos Salazar vom Dachverband der mexikanischen Maisproduzenten. Wir haben 27 Millionen Hektar Anbaufläche. Die USA dagegen 179 Millionen. An Subventionen bekommt ein mexikanischer Bauer $700. Einer in den USA $21.000. Forscher unterscheiden zwei Etappen der landwirtschaftlichen Entwicklung Mexikos unter NAFTA. Eine erste, die des Dumpings, umfasst die Jahre von 1994 bis 2000. Die USA überfluteten den mexikanischen Markt mit hochsubventionierten landwirtschaftlichen Produkten und übten so vor allem auf die 3 Millionen kleinen einheimischen Maisproduzenten enormen Druck aus. Auch die Soja-, Weizen-, Baumwolle- und Reisimporte aus den USA verliefen nach dem gleichen Muster. Und obwohl der Export von Gemüse und Früchten in die USA zugenommen hat, ist es zu keinem Ausgleich gekommen. Heute müssen in Mexiko 60% des Nahrungsmittelbedarfs an Weizen und 70% an Reis importiert werden. Als 2007 die Lebensmittelpreise weltweit angestiegen waren, hatte das in Mexiko katastrophale Folgen. Hungerrevolten brachen aus. Und als 2008 schließlich alle Zölle und Einfuhrquoten abgeschafft waren, die, so hatte es der NAFTA-Vertrag vorgesehen, sukzessive abgebaut worden waren, begann die zweite Phase, die Agrarexperten, die der Abhängigkeit nennen. Viele Bauern mussten ihr Land jetzt an Agrarmultis verkaufen und in die Industriegegenden im Norden, wo sich die Maquiladora, also die Zuliefererindustrie, NAFTA-bedingt rasant ausgeweitet hatte, aber auch in die USA und Kanada migrieren. 2007 waren bereits 8 Millionen Bauern gezwungen, auszuwandern. Laura Carlson, US-amerikanische Soziologin und Direktorin des in Mexiko-Stadt ansässigen America's Program des Centers for International Policy. Pro Stunde importiert Mexiko Nahrungsmittel für $1,5 Millionen. In der gleichen Zeit wandern 30 mexikanische Bauern in die USA aus. Und die emigrierten mexikanischen Bauern produzieren dann in den USA Lebensmittel für Mexiko. Als häufig papierlose Gelegenheitsarbeiter sind sie deutlich günstiger als US-amerikanische Arbeiter. Innerhalb von 20 Jahren hat sich der Export von mit subventioniertem Soja und Mais erzeugten Rinder-, Geflügel- und Schweinefleisch aus den USA nach Mexiko verfünffacht. In Mexiko wird das Fleisch dann zu Preisen verkauft, die 20% unter seinen Herstellungskosten liegen. Mexikanische Bauern können unmöglich konkurrieren. Von den neuen landwirtschaftlichen Strukturen in Mexiko selber profitieren vor allem die großen Betriebe im Norden des Landes, die wiederum häufig US-Konzernen gehören. Insgesamt hat das mit NAFTA sich durchsetzende landwirtschaftliche Modell dazu geführt, dass sich in allen drei Ländern große, exportorientierte, marktbeherrschende Agrarkonzerne ausgebreitet haben. Mexiko, das 80% seines Außenhandels mit den USA abwickelt, exportiert vor allem Erdöl- und Maquiladora-Produkte, also Textilien, Autos und elektronische Geräte, die aus importierten Vorprodukten hergestellt werden. 2012 sind 85% der mexikanischen Exporte in die USA eins von beiden, schreibt Alejandro Nadal, mexikanischer Ökonom am Centro de Estudios Económicos, einer renommierten Forschungs- und Lehreinrichtung in Mexiko-Stadt. Die Hauptexporte von Mexiko in das nördliche Nachbarland sind natürliche Ressourcen und billige Arbeitskraft. Exporte aus Maquiladoras setzen per Definition die Verwendung billiger Arbeitskraft voraus. Oder wie es die Neoliberalen gerne ausdrücken, wettbewerbsfähige Löhne. Außerdem, so Alejandro Nadal weiter. Außerdem prosperiert die Maquiladora-Industrie nur in dem Maße, wie die Teile im Produktionsprozess einer Ware, die das Ergebnis intensiver Arbeit sind, in Mexiko gefertigt werden. Während die teureren Vorprodukte in einem anderen Wirtschaftsraum hergestellt werden. Und das bedeutet, dass die innerindustriellen Verflechtungen sehr schwach sind. Die versprochene industrielle Modernisierung Mexikos blieb aus. Zumal die großen Maquiladoras nicht nur mit ausländischer Technologie, sondern auch mit ausländischem Kapital arbeiten. Auch hier gibt es einen Rückkopplungseffekt. Die in Mexiko entstandenen Arbeitsplätze in den für den US-Markt produzierenden Maquiladoras sind in den USA vernichtet worden. Im Handelsblatt wird Mexiko als der wichtigste Autohersteller Lateinamerikas gefeiert. Gemeint sind damit aber bloß die Niederlassungen ausländischer Konzerne, die dort für den Export produzieren lassen, weil die Löhne unschlagbar niedrig sind. Da sind zum einen die insgesamt 12 Freihandelsabkommen mit 44 Ländern. Da ist zum anderen die geografische Nähe zu den USA, dem größten Markt der Welt. Da ist außerdem die Tatsache, dass sich in Mexiko mittlerweile alle weltweit führenden Zulieferer angesiedelt haben. Schließlich verfügt Mexiko, bedingt durch die jahrzehntelange Tradition des Automobilbaus, über hervorragend ausgebildete Arbeiter. Der Stundenlohn eines mexikanischen Autoarbeiters liegt zwischen 4 und 7 US-Dollar. In Brasilien verdienen die Kollegen 7 bis 13 Dollar. Die US-Autobauer erhalten sogar bis zu 72 Dollar in der Stunde. Die Zuliefererindustrie an der Grenze kann allerdings Millionen landloser Bauern nicht absorbieren. Und so hat sich die illegale Auswanderung von Mexiko Richtung Norden in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Clintons Vision vom Frieden durch Freihandel hat sich also auch nicht verwirklicht. Die Kriminalitätsraten in Mexiko sind in die Höhe geschossen. Studien belegen einen Zusammenhang zwischen den zerstörten Lebensgrundlagen der mexikanischen Maisbauern einerseits und dem Aufstieg der Drogenkriminalität andererseits. Vor allem in den Maisanbaugebieten hat der Anbau von Schlafmohn und Marihuana seit NAFTA deutlich zugenommen. Um Drogenschmuggel und Migration in die USA abzuwehren, wurde das US-amerikanisch-mexikanische Grenzregime laufend verschärft und mit Technologie, Militär und Grenzpolizei hochgerüstet. Dafür gilt Mexiko heute als eines der investorenfreundlichsten Länder auf der ganzen Welt. Kapitel 6: Das kanadische Territorium. Neben mehr ausländischen Direktinvestitionen hatte man Kanada vor allem eine diversifiziertere, effizientere und wissensbasiertere Wirtschaft versprochen. Außerdem sollte die Produktivitätslücke der kanadischen Wirtschaft gegenüber der US-amerikanischen geschlossen werden. Und durch die Stärkung der Wirtschaft insgesamt sollte auch der kanadische Sozialstaat gestärkt werden. Die ausländischen Direktinvestitionen haben tatsächlich massiv zugenommen. Vor allem aber in Form von Übernahmen und Fusionen von Unternehmen. Das heißt, die Großkonzerne sind noch größer geworden und deren Profite auch. Bruce Campbell vom unabhängigen kanadischen Forschungsinstitut Canadian Center for Policy Alternatives. Während der 4 Dekaden vor 1990 ist der Anteil am Nationaleinkommen, den sich die Kapitalseite in Form von Profiten angeeignet hat, stetig gesunken. Während der Anteil auf Seite der Arbeit in Form von Löhnen und Gehältern gestiegen ist. Mit NAFTA hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. Nicht zufällig korrelieren diese Trends eng mit dem Aufstieg und Fall der Gewerkschaften im handelsbezogenen Privatsektor und auch mit der Zunahme schlechter Arbeit. Schlecht bezahlt, temporär, prekär. Die Produktivität der kanadischen Wirtschaft ist insgesamt nicht gestiegen, sondern sogar gesunken. Stattdessen ist Kanada wieder zu einem Exporteur von Rohstoffen geworden, die inzwischen sogar knapp 2/3 seiner Exporte ausmachen. Es handelt sich vor allem um Erdöl aus der umstrittenen Ölsandförderung. Und nicht zuletzt wurde der Sozialstaat downgesized. Arbeitslosenversicherung, Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Wohnbauprogramme wurden auf US-Standard gebracht. Dafür gab es massive Steuererleichterungen für Großkonzerne und Auslandsinvestitionen. Teil 2: Übergeordnetes. In allen drei Ländern wurde NAFTA zur weiteren Durchsetzung der neoliberalen Agenda genutzt. Kapitel 7: NAFTA, ein Instrument des Neoliberalismus. Bruce Campbell vom Canadian Center for Policy Alternatives. NAFTA als Handelsabkommen zu charakterisieren, verwechselt den Wald mit den Bäumen. Es war eine Big Business getriebene Initiative, deren vorrangiges Ziel die Deregulierung von Investitionen war. Die Vereinbarungen haben den grenzüberschreitenden Handel mit Waren und Dienstleistungen zwar einfacher gemacht. Im Zentrum standen allerdings neue Befugnisse und Freiheiten, die man den Konzernen garantiert hat, um den Nutzen für ihre Aktionäre, den Shareholder Value, zu erhöhen. Diese Regelungen machten es den Konzernen möglich, sich minimal eingeschränkt auf dem nordamerikanischen Kontinent zu bewegen. ihre Produktionen immer in diejenigen Zuständigkeitsbereiche zu schieben, die die höchsten Profite bieten, hinsichtlich Regulierungen, Subventionen, Steuern, Arbeitskosten usw. Von einer Win-Win-Situation, wie es die NAFTA-Befürworter propagiert hatten und von der bereits die klassischen Freihandelstheoretiker im 18. Jahrhundert ausgegangen waren, keine Spur. Birgit Mahnkopf, deutsche Politikwissenschaftlerin an der Berlin School of Economics and Law. Die entwickelten Länder verdanken ihren heutigen Reichtum gerade jener Politik, die sie den Nachzüglern aus dem Süden und Osten verwehren wollen. Denn nicht durch Freihandel, sondern durch protektionistische Export- und Importzölle, eine selektive Politik im Hinblick auf ausländische Direktinvestitionen, Kapitalverkehrskontrollen und ohne Patentschutz auf technologische Innovationen sind die heute entwickelten und reichen Industrieländer entwickelt und reich geworden. Allerdings ist die durch NAFTA verschärfte Spaltung nicht bloß eine zwischen einem Entwicklungsland und zwei Industrieländern. Es ist auch eine den Neoliberalismus insgesamt als globales Klassenprojekt charakterisierende Spaltung zwischen den vermögenden Eliten in allen drei NAFTA-Ländern auf der einen Seite und ihren arbeitenden Bevölkerungen auf der anderen Seite. Die Einkommensungleichheit hat in allen drei Ländern massiv zugenommen. Stuart True und Scott Sinclair vom unabhängigen kanadischen Forschungsinstitut Canadian Center for Policy Alternatives. In der Tat tragen die Freihandelsregime die Verantwortung für die wachsende Ungleichheit in den meisten Ländern, auch unserem eigenen. Denn sie entziehen Regierungen viele der Mittel, mit denen man den durch größeren Handel erzeugten Reichtum umverteilen könnte. Jeff Faux vom Economic Policy Institute in Washington fasst das 20-jährige Erbe von NAFTA zusammen. Dieses Handelssystem hat die versprochenen Vorteile nicht gebracht, weil es gar nicht dafür konzipiert war. Die Vereinbarungen haben die Interessen der amerikanischen Arbeiter wegverhandelt, zugunsten amerikanischer Unternehmen, die für den US-Markt produzieren wollen, in Ländern, in denen die Arbeit billig ist, umwelt- und gesundheitsrechtliche Regulierungen schwach und Regierungen käuflich sind. NAFTAs Hauptanliegen war es nicht, den Handel zu befreien, sondern multinationale Konzerne von öffentlichen Verpflichtungen in den USA, in Mexiko und in Kanada und letztendlich auf der ganzen Welt zu befreien. Der Handel zwischen den drei Ländern hat sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Profitiert davon haben in der Hauptsache Großkonzerne und Vermögenseigentümer. Profit over people, so Noam Chomskys eingängige Formulierung. Barack Obama sah das offenbar genauso, bevor er Präsident wurde. NAFTA verschrotten oder reparieren, wurde er 2007 gefragt. Scrap NAFTA, Senator Obama, or fix it. I would immediately call the President of Mexico, the President of Canada. Ich würde sofort den Präsidenten von Mexiko und den Präsidenten von Kanada anrufen und versuchen, NAFTA zu verbessern. Denn ich denke, wir könnten sofort Arbeitsvereinbarungen integrieren. Und die sollten widerspiegeln, dass das Grundprinzip unserer Handelsvereinbarungen nicht bloß für Wall Street gut sein sollte, sondern es sollte auch für Main Street gut sein. Unser Problem war, dass oft Unternehmenslobbyisten in die Verhandlungen zu diesen Handelsvereinbarungen involviert waren, aber der AFL-CIO, der Gewerkschaftsdachverband, war nicht involviert. Und wir müssen sicherstellen, dass unsere Vereinbarungen für alle gut sind. Denn die Globalisierung heute schafft Gewinner und Verlierer. Und das Problem ist, es sind immer dieselben Gewinner und Verlierer. Doch seit Obama im Amt ist, arbeitet er wie schon Bush-Vater, Clinton und Bush-Sohn für eine Vertiefung des NAFTA-Modells und seine weltweite Ausdehnung in Form neuer Abkommen. Kapitel 8. Das neoliberale Investor-Staat-Verhältnis. Seit NAFTA geht es im Kern in allen darauf folgenden Freihandelsabkommen und anderen multi- und bilateralen Vereinbarungen immer um das Gleiche. Die rechtliche Neuordnung des Verhältnisses von Staaten zu Privatkonzernen zugunsten letzterer. Das geschieht über völkerrechtliche Verträge unter dem unverfänglichen Stichwort Rechtssicherheit für ausländische Investoren schaffen. Noam Chomsky formulierte schon 1996: Die Haupttendenz heute geht dahin, Macht weg von der öffentlichen Sphäre in Richtung privater Tyranneien zu verschieben. Und das ist sehr gefährlich. Gerade laufen weltweit Verhandlungen über neue Abkommen auf Hochtouren. Allesamt hinter verschlossenen Türen. In Brüssel, in Genf, in Salt Lake City. Die Parlamente der betroffenen Länder sind nicht beteiligt. Gewerkschaften, Verbraucher- und Umweltverbände sowie andere NGOs sind ausgeschlossen. Nur die Lobbyisten der Großkonzerne sind willkommen. Die Abkommen heißen CETA, TISA, TPP, TTIP. Kapitel 9. NAFTA Chapter 11. Im NAFTA-Vertrag geht es vor allem um die neuen Privilegien von Konzernen und Investoren, die in Kapitel 11 festgeschrieben sind. Es handelt sich bis heute um die weitreichendsten völkerrechtlichen Vereinbarungen zum Investitionsschutz. Der Jurist José E. Alvarez von der New York University School of Law schreibt in einem von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Sammelband in einem Aufsatz mit dem Titel »Mexiko und das NAFTA-Investitionsregime«: Das Kapitel 11 des NAFTA-Vertrags war und ist eine der investorenfreundlichsten Vereinbarungen, die je zwischen Staaten abgeschlossen wurden. Kapitel 11 enthält die drei Schlüsselelemente, die auch in die seither ständig steigende Zahl weiterer Freihandels- und Investitionsvereinbarungen Eingang finden. Erstens, das Recht auf Gleichbehandlung in- und ausländischer Investoren. Das beispielsweise dazu führen kann, dass ein mexikanisches Unternehmen mit einem globalen Konzern aus den USA um die Auftragsvergabe bei einer öffentlichen mexikanischen Institution konkurrieren muss. Zweitens, das Recht auf Entschädigung bei einer direkten oder indirekten Enteignung. Um direkte Enteignungen physischen Eigentums geht es dabei in der Praxis kaum, um die indirekte Enteignung dagegen umso mehr. Eine indirekte Enteignung liegt vor, wenn die Gewinne, selbst die erwarteten zukünftigen Gewinne eines Konzerns, durch politische Entscheidungen beeinträchtigt sind. Der Investor kann dann auf Schadensersatz klagen. Drittens, das Recht auf freien Kapitalverkehr aus dem Gastland. Ein Unternehmen kann ein Land jederzeit verlassen, während es umgekehrt vom Staat nicht zum Abzug aufgefordert werden kann. Diese Rechte haben es den Regierungen der drei NAFTA-Länder unmöglich gemacht, einheimische kleine oder mittlere Betriebe vor der Konkurrenz globaler Großkonzerne zu schützen. Mexiko hat mit Kapitel 11 einen in der mexikanischen Verfassung niedergelegten Rechtsgrundsatz, die sogenannte Calvo-Doktrin, für ungültig erklärt. Ausländische Investoren unterstehen ab jetzt nicht mehr der Rechtsprechung Mexikos. Sie können vor internationalen Privatgerichten klagen. Denn um diese Freihandelsrechte, von denen die Großkonzerne auf protektionistische Weise profitieren, auch durchsetzen zu können, enthält Kapitel 11 die heute besonders kontrovers diskutierten Bestimmungen zur privaten Schiedsgerichtsbarkeit. Seit NAFTA gilt das Investor State Dispute Settlement, kurz ISDS. Gemeint ist damit, dass ein Investor im Konfliktfall einen Staat auf die Anklagebank zwingen kann. Und zwar vor ein nicht demokratisch legitimiertes Privatgericht, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt und dessen Entscheidung unanfechtbar ist. Für die NAFTA-Klagen sind zwei Schiedsgerichtsstellen zuständig. Das International Center for Settlement of Investment Disputes der Weltbank und die UN Commission for International Trade Law. In einer spanischen Studie wurden Besonderheiten derartiger Investor-Staat-Verfahren herausgearbeitet. Pachi Zabalo, der an der Universität des Baskenlandes internationale ökonomische Beziehungen lehrt. Während die Gesetze eines demokratischen Landes vom Parlament verabschiedet werden, sind die Schiedsregeln nicht das Ergebnis eines legislativen Verfahrens. Sie entstammen vielmehr einer Strategie, die von Unternehmens- und Anwaltsorganisationen ersonnen wurde, um die Justiz zu privatisieren, jedenfalls in Hinsicht auf das Handelsrecht. Damit werden jahrhundertealte Rechtstraditionen gebrochen. In der Studie des US-amerikanischen Gewerkschaftsdachverbands zu 20 Jahren NAFTA werden weitere problematische Aspekte der Investor-Staat-Verfahren benannt. Die Schiedsrichter, die den Fall entscheiden, werden von den Streitparteien ausgewählt und bezahlt. Die Schiedsrichter haben also ein finanzielles und professionelles Interesse daran, dieses System aufrechtzuerhalten und auszudehnen. Es gibt einen Drehtüreffekt zwischen den Schiedsgerichten, führenden internationalen Kanzleien und handelsbezogenen Posten innerhalb von Regierungen. Pia Eberhardt und Cecilia Olivet haben recherchiert, dass einige der Unterhändler und Berater bei den NAFTA-Verhandlungen zu Kapitel 11 später zu den großen Namen der Schiedsgerichtsindustrie geworden sind. Beispielsweise Jan Paulson und Guillermo Aguilar Alvarez, die beide die mexikanische Regierung berieten. Als NAFTA unterzeichnet war, haben diese Anwälte sofort Unternehmen veranlasst, die drei Unterzeichnerstaaten zu verklagen. Daniel Price, der im Auftrag der US-amerikanischen Regierung damals Mexiko von Kapitel 11 überzeugte, wurde später von zwei US-amerikanischen Konzernen beauftragt, Mexiko mit Kapitel 11 in der Hand zu verklagen. Alle drei genannten sind Pioniere dieser neuen Branche und gehören als Anwälte und Schiedsrichter zur winzigen internationalen Elite der privaten Schiedsgerichtsbarkeitsindustrie, die für die Beteiligten zu einem äußerst lukrativen Geschäft geworden ist. Nationalstaatliches Recht wird hier einem auf völkerrechtlichen Verträgen fußenden parallelen Konzernrecht untergeordnet. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung spricht im Kontext der aktuell laufenden Freihandelsverhandlungen von einem globalen Grundrecht auf ungestörte Investitionen, das den Konzern damit erteilt würde. In der NAFTA-Zone wird dieses private Recht längst praktiziert. Hierzulande hat das bislang keine Aufmerksamkeit erregt. Auch viele andere Länder, die NAFTA-ähnliche Investitionsabkommen mit ISDS-Kapiteln unterschrieben haben, sind davon betroffen. 3.200 regionale und bilaterale Abkommen gibt es inzwischen. Und seit Mitte der 1990er Jahre ist die Zahl der ISDS-Klagen explodiert. Pia Eberhardt. Die Gefahren für öffentliche Haushalte und demokratische Politik liegen auf der Hand. Investor-Staat-Klagen können Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe nach sich ziehen. Durch politische Reformen verursachte Gewinneinbußen einzelner Unternehmen werden auf diese Weise sozialisiert. Der Public Citizen-Studie von 2014 zufolge sind gegenwärtig NAFTA-Investor-Staat-Verfahren im Wert von mehr als 12,4 Milliarden US-Dollar anhängig. Kapitel 10: Fallgeschichten. Beispiele aus der NAFTA-Zone gibt es zuhauf. Eine Handvoll reicht aus, um die Reichweite derartiger Verfahren zu zeigen, die kontinuierlich rechtsstaatliche Errungenschaften aushöhlen. Meistens wird wegen indirekter Enteignung geklagt. In einem der allerersten Verfahren gegen Kanada klagte das US-Unternehmen Ethyl und zwang die kanadische Regierung, ein bestehendes Gesetz aufzuheben, das einen gesundheitsschädlichen Benzinzusatzstoff MMT verboten hatte und außerdem 13 Millionen US-Dollar Schadensersatz zu bezahlen. Die US-amerikanischen Energiekonzerne ExxonMobil und Murphy Oil gewannen eine Klage gegen die kanadische Regierung, die eine Entschädigung von 60 Millionen US-Dollar bezahlen musste, weil Kanada Ölkonzerne in einen Fonds für Forschung und Entwicklung zahlen lässt. Diese einheimische wie ausländische Unternehmen betreffende Regulierung hatte den Zweck, wenigstens einen Teil der Profite der Rohstoffentnahme Kanadas ärmsten Provinzen zugutekommen zu lassen. Als die Unternehmen mit ihrer Klage vor kanadischen Gerichten gescheitert waren, haben sie auf das in Kapitel 11 niedergelegte Investor-Staat-Verfahren zurückgegriffen und Recht bekommen. Ausländische Investoren haben mithin die Möglichkeit, sogar Gerichtsurteile öffentlicher Gerichte in privaten Gerichtsverfahren rückgängig zu machen. In Deutschland käme einem Investor damit die Macht des Bundesverfassungsgerichts zu. Anhängig ist eine Klage des kanadischen Öl- und Gaskonzerns Lone Pine, der über eine US-Niederlassung gegen die eigene Regierung klagt, weil die Provinz Quebec wegen Umweltrisiken bei der Gasförderung ein Moratorium für Fracking erlassen hat. Gefordert werden 250 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Konzerne nutzen, mithilfe der darauf spezialisierten Kanzleien, geschickt das internationale Investitionsregime, um sogar gegen ihre eigenen Regierungen vorzugehen. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly fordert von der kanadischen Regierung 500 Millionen US-Dollar Entschädigung. Kanadische Gerichte hatten zwei Patente der Firma für ungültig erklärt, nachdem sie herausgefunden hatten, dass der Pharmakonzern unzureichende Beweise erbracht hatte, dass die Medikamente tatsächlich von langfristigem Nutzen wären. Das Unternehmen klagt nun mit dem Argument, Seine künftigen Profiterwartungen seien beeinträchtigt. Würde Kanada den Fall verlieren, zöge das eine Welle von NAFTA-Klagen von anderen Pharmakonzernen nach sich, deren Patente ebenfalls für ungültig erklärt wurden. Sagt Stuart True von der gemeinnützigen Organisation Council of Canadians. Und es würde große Pharmakonzerne ermutigen, vergleichbare Investor-Staat-Verfahren weltweit anzuzetteln. Überall dort, wo sich einheimische Patentregeln von denen der USA oder der Europäischen Union unterscheiden. Wenn man bedenkt, dass derzeit 9 weitere NAFTA-Verfahren gegen Kanada anhängig sind, bei denen es insgesamt um Streitwerte von 2,5 Milliarden Dollar geht, sollte das ein starkes Motiv für einen Wandel sein. Kanada hat bereits mehr als 160 Millionen Dollar infolge von NAFTA-bedingten Investor-Staat-Verfahren bezahlt. Und selbst da, wo Kanada gewonnen hat, stellen die Summen, die an Rechtsanwälte bezahlt werden mussten, eine Belastung der öffentlichen Finanzen dar. Die 500 Millionen Dollar, die der Pharmakonzern Lilly fordert, sind mehr als den Provinzen Neufundland und Labrador 2013 an öffentlichem Gesundheitsbudget zur Verfügung stand. Nun muss es noch nicht einmal zu einer Klage kommen. Oft hat eine Androhung schon genügend Abschreckungspotenzial. Für Konzerne geht es heute darum, die Welt mit einem immer dichteren Netz von Abkommen zu überziehen, die ISDS-Klagemöglichkeiten enthalten. Aber auch herauszufinden, was das aktuelle Netz in dieser Hinsicht bereits hergibt. Die kleine Elite auf ISDS spezialisierter internationaler Anwaltskanzleien berät ihre Kundschaft längst in Sachen innovativer Anwendungsmöglichkeiten und attraktiver Gelegenheiten, die das internationale Investitionsregime zu bieten hat. Teil 3. Fazit. Der an der York University in Toronto lehrende britische Politikwissenschaftler Stephen Gill sprach Ende der 90er Jahre schon von einem neuen Konstitutionalismus. Er meinte damit, die rechtlichen Strukturen der neoliberalen Neuordnung von Ökonomie und Gesellschaft auf transnationaler Ebene. Infolge einer zunehmenden Verrechtlichung neoliberaler Dogmen, vor allem durch die Ausdehnung des internationalen Investitionsregimes in Tausenden von bilateralen und regionalen Investitionsabkommen, wird Wirtschafts- und Sozialpolitik der demokratischen Kontrolle weitgehend entzogen. The Government of Canada. The Government of the United Mexican State. The Government of the United States of America. NAFTA, Freihandelsabkommen oder Blaupause des neoliberalen Investitionsregimes. Ein Dossier von Barbara Eisenmann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Sigrid Burkholder, Claudia Mischke, Volker Risch, Marietta Bürger und Tom Zahner. Ton und Technik Eva Pöpplein und Petra Pellott. Regie und Redaktion Karin Beindorf.